11. August 2021, diese Nachricht geht an alle Eltern. Die Schule beginnt ja bald wieder und viele machen sich Sorgen darüber oder Gedanken, was sie mit ihren Kindern machen. Denn dieses Testen geht ja jetzt weiter. Und sie sollen auch weiterhin Maulwindel tragen. Und diese BRD-Politpsychopathen haben angekündigt, dass diese Impfbusse an die Schulen fahren. Und ich will euch jetzt mal ganz deutlich was sagen. Teilt diese Nachricht an die Eltern. Ihr lebt gerade in einem gigantischen Irrenhaus. Die BRD ist ein Irrenhaus. Und die schlimmsten, krankesten Psychopathen sind die Wärter dieser Irrenanstalt. Da gibt es keine Zukunft eigentlich für niemanden. Es gibt keine wirtschaftliche Zukunft und sie werden euch auch weiter regelmäßig einsperren. Dieses Land ist vorbei. Deutschland wird filetiert. Da wird nichts übrig bleiben. Denkt an dieses Bild von Jens Spahn in seinem Büro. Dieser Käfig, wo Menschen drin sind und schreien. In einem Feld der kompletten Verwüstung. Die BRD ist ein Irrenhaus. Ein absolutes, desaströses Irrenhaus. Und die Schulen sind Folteranstalten. Ich hatte einen Kameraden in der Schule. Wir sind auf die Lise-Meitner-Schule gegangen in Berlin-Rudow. Da habe ich mein Abitur gemacht. War Jahrgangsbester. Der heißt Sebastian Schiewitz. Der ist Lehrer in Brandenburg. Sebastian, du bist ein absoluter Abschaum. Sebastian ist Lehrer geworden. Ich bin mir sicher, dass Sebastian Schiewitz seine Kinder in der Schule foltert. Ich schäme mich dafür, dass ich solche Freunde hatte. Ich hatte ihn angerufen noch, wo ich meine politische Arbeit begonnen hatte, und die verstehen gar nichts. Die dachten auch nicht, dass der zweite Lockdown kommt. Jeder Lehrer und jeder, der Bediensteter ist in der Bildung, in Bildungshäusern, also Indoktrinationshäusern der Kommunisten, der ist ein Folterknecht. Ich will das ganz deutlich sagen. Die Lehrer, die Direktoren sind Folterknechte. Die BRD ist ein gigantisches Irrenhaus. Und die Schüler, die kleinen Kinder, schickt man in Folteranstalten. Die müssen im Hochsommer eine Maulwindel tragen. Die fangen jetzt an, FFP2-Masken, Bauchschutzmasken für Kinder zu entwerfen. Die fahren jetzt die Schulen ab mit einem Impfbus und spritzen ihr genetisches Gift in kleine Kinderkörper. Diese Psychopathen in den Schulen, die werden fragen: Na, wer möchte sich impfen lassen? Wer möchte solidarisch sein? Und alle Kinder werden wahrscheinlich den Arm heben. Und dann werden sie fragen, wenn vielleicht ein paar von denen nicht den Arm heben, und werden fragen: Wer will denn Oma ermorden? Wer möchte denn dafür sorgen, dass Oma und Opa sterben, wenn ihr euch nicht impfen lasst? Und dann wird sich keiner mehr melden. Schulen sind Indoktrinationsfolteranstalten der Bolschewisten. Tiefrot, Social Distancing, kein Spielen mehr. Auf dem Schulhof malen sie irgendwelche Kreuze, die den Abstand symbolisieren. Einzeln nur noch auf die Toilette. Sauerstoffentzug. Indoktrination in Bezug darauf, dass ja Querdenker so böse sind und Verschwörungstheorien nur krude und völlig irrsinnig. Ist deine Mama auch ein Querdenker und Verschwörungstheoretiker? Solche Lektionen werden sie den Kindern beibringen. Sie werden die Kinder auf die Eltern hetzen, wie die Roten Khmer das gemacht haben. Es gibt keine Zukunft mehr in Deutschland. Deutschland ist vorbei. Es gibt da keine wirtschaftliche Zukunft. Es gibt zehntausende Zombiefirmen. Eine Verelendung der Innenstädte. Alles wird absterben. Die Gastronomie ist schon zu weiten Teilen abgestorben. Und die Leute schicken immer noch ihre Kinder in diese rotversifften Indoktrinationsfolterkammern? Denkt ganz genau nach, was ihr da jetzt macht. Es wird nicht besser werden. Es wird hier seit 18 Monaten jeden Tag nur schlimmer. Und die Kinder werden komplett gefoltert. Jeder Knast auf der Welt ist angenehmer als die Irrenanstalt mit Lockdowns und Sektoren der BRD und ihren Folterkammern. Habe ich mich da deutlich ausgedrückt? Sogar eine Laube irgendwo im Wald bietet mehr Lebensqualität als die BRD. Es ist ein gigantisches Irrenhaus und je länger ihr da drin bleibt, desto irrer werdet ihr. Eure Kinder werden niemals eine Zukunft haben. Es gibt bald keine Unternehmen mehr, wo sie arbeiten könnten. Sie werden keine tollen Jobs haben, nur weil sie jetzt brav in diese Bolschewiken-Schulen gehen und Masken tragen. Die werden sterilisiert mit diesen Spritzen, CRISPR-Cas9 Genschere. Wacht auf, verdammt nochmal. Wann erhebt ihr euch? Zählt doch mal eins und eins zusammen. Die Wirtschaft ist vorbei. Es gibt da keine Zukunft für die Kinder. Egal, was sie für einen Einser-Durchschnitt im Abi hätten. Nachher stecken sich eure Kinder noch bei diesen anderen gespritzten Kindern an. Wer weiß, was sie da noch reinpanschen. Deswegen haben sie doch auch das Gesetz gemacht, wegen dieser Mikroorganismen, die in den Impfstoffen drin sein können und die eventuell übertragen werden können. Verdammt nochmal. Keiner erhebt sich richtig. Es ist eine Irrenanstalt. Die Welt wurde zu einer Irrenanstalt und die BRD ist eine der führenden Irrenanstalten. Universitäten, Schulen, Kitas sind Folterkammern für Kinder. Das ist keine Kindheit mehr. In der Kindheit spielt man draußen. Eine gesunde Kindheit verbringt man mit seinen Kameraden in der Natur, beim Spielen. Aber doch nicht mit so einer Bauchschutzmaske in der Fresse von so einem armen Kind. Jetzt überlegen sich die Eltern wieder, was können wir machen? Da wird ja wieder zwangsgetestet. Und dann kommt der Impfbus. Sie werden eure Kinder wegspritzen, verdammt nochmal. Meint ihr, die haben Erbarmen? Die sind in Altenheime reingegangen im letzten Herbst und haben mit eurer Bundeswehr euren Soldaten eure Eltern totgespritzt. Und dann hieß es in der Presse plötzlich, Corona-Ausbruch. Von 20 Gestorbenen waren 19 geimpft. Corona-Ausbruch im Altenheim nach Impfung. Die waren leider nur einmal geimpft. Corona brach nach der ersten Impfung aus. Wegen der zweiten fehlenden Impfung ist Corona ausgebrochen. Und sie haben es wieder gefressen, diese ganzen Lügengeschichten von diesen Lügenschreiberlingen. Begreift es endlich. Deutschland ist vorbei. Deutschland ist eine Irrenanstalt. Ich weiß gar nicht, wie ihr das noch aushaltet. Einkaufen nur mit Maske. Egal, ob Inzidenz null ist oder nicht. Egal, wie sie euch betrügen, ihr macht alles mit. Intensivbettenbetrug, Maskenabzocke, irgendwelche willkürlichen Zahlen und ihr tragt immer noch Maulwindel. Dieser Söder zum Beispiel, sieht denn keiner, dass das ein kranker Psychopath und Massenmörder ist? Es steht in seiner Fresse geschrieben. Sobald ich Söders Fresse angucke, sehe ich auf seiner Stirn jüdischer Massenmörder. Warum rennen solche Leute noch frei rum? Wie lange soll dieses Virusmärchen gehen? Alpha-Mutante, Alpha-Original-Corona-Lügenvirus, Delta-Mutante, Gamma-Mutante, Omega-Mutante. Die Drecksverbrecher von der BRD halten sich gerade ein bisschen zurück, merkt ihr das? Wegen der Bundestagswahl? Wie kann man so einen Abschaum überhaupt noch wählen? Dass sie überhaupt glauben, dass sie noch jemand wählt? Wie krass hat den Leuten da jemand ins Gehirn geschissen, dass man überhaupt so einen Abschaum noch wählt als Repräsentant? Die haben alles kaputt gemacht in dem Land. Sperren die Leute ein, willkürlich mit ihren Scheiß-Lockdowns. Das ist Kriegsrecht. Ausgangssperren. Zerstören alle Existenzen wirtschaftlich gesehen. Foltern die Kinder. Und die Leute wählen diesen Abschaum noch? Jeder Pfützendreck hat mehr Ehre als Laschet, Merkel, Baerbock, Spahn, Söder, Müller, Tschentscher und wie diese psychopathischen jüdischen Schwerverbrecher alle heißen. Eure Kinder werden keine Zukunft haben in Deutschland. Überlegt euch, was ihr jetzt macht. Irgendwann lassen sie euch nicht mehr raus aus dem Land. Die Europäische Union ist ein gigantischer jüdischer Superstaat. Da wird nach China sofort die neue Weltordnung etabliert. Und Amerika ist da nachfällig. Zumindest können sich die Amerikaner wehren. Die haben Schusswaffen. Aber selbst wenn ihr welche hättet, seid ihr schon geistig kastriert und haltet die ganze Zeit ihr euren Arsch hin. Wenn der spanische Analtest bald nicht mehr kostenpflichtig, also nicht kostenpflichtig ist, wenn es nur noch kostenpflichtige Nasenbohrer gibt, glaubt mir, die Hälfte von diesen Maulwindelschafen hält den Arsch wieder hin und öffnet die Pobacken. Wenn es heißt, der Analtest ist kostenlos, im Gegensatz zum kostenpflichtigen PCR-Test. Ein kastriertes Mischvolk ist das. Feige. Und ihr schickt noch eure Kinder in diese Indoktrinationsanstalten? Wofür? Was soll aus denen werden? Das ganze Land ist kaputt. Wegen dem Virus. Ja, es war doch das Virus. Das Virus ist an allem schuld. Das nicht nachgewiesene Märchenvirus ist an allem schuld. Lehrer sind Folterknechte. Politiker sind Sadisten. Banker sind die schlimmsten Schwerverbrecher. Damals hattet ihr die Chance. 50 Euro Bußgeld, wer keine Maske aufhat, als die Maskenpflicht eingeführt wurde. Jetzt, ein Jahr später, wird es immer schlimmer. Apartheidsgesellschaft. Nur noch Geimpfte haben Zutritt zu Supermärkten. Ihr müsst endlich mal die Täter konfrontieren. Statt immer auszuweichen. Ich sehe nur Menschen, die ausweichen. Wann wehrt ihr euch? Wenn ihr nackt an der Wand steht und erschossen werden sollt? Diese Terroristen werden niemals aufhören, wenn sie nicht gestoppt werden. Wer Kinder hat, schützt sie und lässt es nicht zu, dass sie in diese Folteranstalten gehen. Lehrer sind Schwerkriminelle.